Er wird mich verraten, des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird.